летали. Запасы провизии хоре туристов. Вытащив с катера весь алюминий, они также сперли все лампочки. Прямо. Прямо. Тупо. Тупо. Швестер, тупо. Тупо. Радио. Радио, Herr Doktor. Herr Doktor, kollabiert. Dann ändern Sie die Dosis. Radio frei. Du hörst Radio frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Die politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Herzlich willkommen bei Reibungspunkt. Es ist Donnerstag, der 22.04. Es ist 21:02 Uhr und wir sind wieder auf Sendung. Ja genau, das waren Kellerasseln mit Mein Ofen. Das ist eine Vorveröffentlichung, bevor die CD überhaupt rauskommt. Genau. Premiere hier sozusagen wahrscheinlich on air. Ja. Unsere Sendung heute ist relativ textlastig mal wieder. Und zwar werden wir einen Rückblick machen auf eine der Veranstaltungen des besetzten Hauses letzte Woche. Wir werden uns mit dem Rundgang beschäftigen kurz. Und wie? Genau, einem Redebeitrag, der auf der Demonstration gehalten wurde. Und unter anderem haben wir euch ein Interview mitgebracht, das mit dem Autonomen Zentrum in Köln stattgefunden hat. Genau. Danach, weil in 2 Wochen der 1. Mai schon vorbei ist, wollen wir uns schon dem 1. Mai widmen und haben dazu einen Beitrag zur Geschichte des 1. Mai, den wir von Radio Korax übernehmen. Und wir haben euch eine Jingle mitgebracht oder einen Aufruf zu einer Demonstration am 1. Mai. Es finden ja noch mehr Demonstrationen statt oder mehrere Aktionen an dem Tag und mit einer möchten wir uns gern beschäftigen. Und unter anderem haben wir euch auch eine Studie mitgebracht und zwar von Professor Heidmeier. Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Wir haben das Interview dabei, eben das am 16. April stattgefunden hat, das Interview, und zwar im Rahmen des Rundgangs über das Zopf-und-Zöhne-Gelände. Und genau, als erstes haben wir Eindrücke. Genau. Du warst heute hier auf dem Rundgang anlässlich des ersten Jahrestags der Räumung des ehemaligen Zopf-und-Zöhne-Geländes. Warum warst du hier? Ich habe schon viel von diesem besetzten Hausprojekt gehört und es hat mich sehr interessiert und ich wollte einfach mehr darüber wissen, über die Geschichte von der Firma Topf und Söhne, und deswegen bin ich hergekommen. Und wurden deine Erwartungen erfüllt? Ja, schon. Es gab sehr viele Informationen, weil ich wusste halt noch nicht viel und ich wollte auch mal das ganze Ausmaß des Geländes sehen. Ja, das habe ich. Bist du schon mal auf dem Gelände gewesen, als es noch besetzt war? Ja, ich war hier mal zu 1-2 Konzerten, aber nur in dem Konzerthaushalt und nicht in den anderen Gebäuden. Und wie ist das für dich heute, dich da aufzuhalten? Kommen da so Erinnerungen hoch oder kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wo was war? Also nicht so richtig, nur wenn ich die Straße sehe, kann ich es mir noch ein bisschen vorstellen, aber sonst war ich halt nicht oft hier und das sieht jetzt also komplett verändert aus. Ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, nee. Du bist ja heute nicht zum ersten Mal hier, sondern warst früher auch schon relativ häufig auf dem Topfensöhne-Gelände. Ja, das stimmt. Also ich war hier öfter und habe auch, ich sag mal, partizipiert. Eine Band, in der ich gespielt habe, hat hier dereinst in einem Proberaum geprobt, neben dessen ehemaliger Fläche wir uns gerade befinden auch. Und auch sonst war ich auch hier öfter zur Veranstaltung. Ja. Wie ist das so, heute ein Jahr nach der Räumung hier quasi da zu stehen, wo ihr früher geprobt habt? Es ist schon ein flaues Gefühl in der Brustgegend. Also ich sag mal, ich war 2 Wochen, nachdem das geräumt wurde, nochmal hier und habe mir auch die Trümmer angesehen. Und es war damals schon sehr eigenartig, einfach das Gelände auch nicht mehr identifizieren zu können, nicht mehr zu wissen, wo stand was. Und ja, es hing einfach viel für mich da dran. Es war ein großer Teil meiner Jugend auch, die ich hier verbracht habe. Sagen wir mal, du hättest jetzt einfach einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen, wie das weitergeht jetzt mit der Zukunft für soziokulturelle Zentren, Freiräume, besetzte Häuser in Erfurt? Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass ein Projekt, so wie es halt bis vor einem Jahr hier noch war, es wieder geben würde. Vor allem eins, was eben nicht in offizielle Strukturen hineingepresst ist, einfach weil es dadurch auch immer wieder gewisse Zwänge gibt, Auflagen und so weiter, so dass Veranstaltungen eigentlich schwerlich so stattfinden können, wie sie stattfanden. Es konnten sich alle daran beteiligen. Das ist natürlich schwierig, wenn man einen Verein hat, wo es einen Vorstand gibt und gewisse Leute, die ihren Kopf hinhalten müssen oder so, wo dann einfach Einzelne ausgemacht werden und das Ganze nicht mehr von einer, naja, einigermaßen horizontalen Gruppe ausgeht. Möchtest du noch was sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Ja, ich hoffe, dass es morgen eine kraftvolle Demo gibt. Und also ich sag mal, es ist immer wieder schön, auch von Menschen zu hören, dass sie das nicht vergessen haben. Es gibt ja viele Leute, die jetzt, die man nicht mehr so häufig sieht, die man früher auch öfter hier gesehen hat, auch meinetwegen ehemalige Bandkolleginnen und Kollegen. Es ist immer wieder schön, auch von denen zu hören, dass sie das Ganze nicht vergessen und dass sie auch immer noch dafür einstehen. Ich hoffe, morgen wieder viele Gesichter zu sehen, die ich lange nicht gesehen habe. Ihr habt heute hier einen Rundgang über das ehemalige Topfensöhne-Gelände gemacht, heute am Tag, wo sich die Räumung zum ersten Mal jährt. Wart ihr denn zufrieden mit der Beteiligung? Ja, also es waren ja über 70 Leute, wurden gezählt und ja, auf jeden Fall bin ich zufrieden. Warum habt ihr das gerade heute gemacht? Also die Rundgänge und auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte von Topfensöhne waren ein wichtiger Teil des besetzten Hauses und das konnten wir ja eigentlich schon seit November 2008 nicht mehr machen auf dem Gelände durch den Abriss und natürlich jetzt nochmal nach dieser Räumung fehlt einfach auch ein Ort, um diese Auseinandersetzung so weiterzuführen, wie wir das früher gemacht haben und deswegen sind wir heute am Jahrestag der Räumung sozusagen wieder auf dem Gelände gewesen. Und habt denselben Rundgang gemacht wie auch vor 2 Jahren? Nein, das geht nicht mehr. Also es gab mal 8 Stationen, die auch immer an bestimmten Gebäuden waren, die eine historische Bedeutung haben oder hatten. Das geht jetzt nicht mehr. Wir haben den auf 4 Stationen gekürzt, beziehungsweise 5 mit der Station zum besetzten Haus. So wie ich das heute mitbekommen habe, hat sich die Polizei heute zurückgehalten. Das war in den letzten Tagen anders. Was sagt ihr denn dazu zum Verhalten der Polizei jetzt in der Aktionswoche? Na, ich finde, es stimmt nicht ganz. Also zu öffentlich angekündigten und beworbenen Aktionen hat sie sich ja eigentlich meist doch zurückgehalten. Natürlich bei einer Besetzung mussten sie natürlich kommen und wollten sie natürlich auch. Aber bei den anderen Infoveranstaltungen waren sie doch, also haben sie überhaupt nicht gestört. Ja, also ich denke, dass die Kampagne insofern stark genug ist im Moment und auch so viel Öffentlichkeit hat, dass sie schon vorsichtig sind bei öffentlich angekündigten Aktionen, sich vorsichtig verhalten. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie im Nachgang nicht, wie es jetzt auch passiert ist, nach Veranstaltungen mehrere Stunden später auf Nachhauseweg oder wenn sich Leute anders zusammengefunden haben, dann sehr auch brutal agiert haben. Wie würdest du das einschätzen? Warum tun die das? Also, dass sie bei den öffentlichen Veranstaltungen eher zurückhaltend sind, habe ich ja schon gesagt. Das denke ich schon, dass es an der großen Öffentlichkeit liegt, die gerade auf der Kampagne, also der Kampagne zugewandt ist. Aber andererseits ja, ist das natürlich ein sehr störendes Element in Erfurt, diese Kampagne und diese Besetzungen, die immer wieder kommen. Und ich denke mal, dass das ganz einfach Einschüchterung ist, weil es dann auch eben sehr überzogene Gewaltaktionen teilweise waren. Und das kann ich mir eigentlich nur mit so einem Einschüchterungswillen erklären. Wie hoch schätzt du die Wirksamkeit eurer geschichtspolitischen Arbeit ein? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das kann man eigentlich nicht... kann man ja nur vermuten. Also, ich denke, dass die Gedenkstätte Buchenwald ein wichtiger Faktor war, dass die sich dem angenommen haben und diese Ausstellung Technik der Endlösung mitfinanziert haben. Aber ich denke auch, selbst die hat das auch mit einem gewissen Druck, unter einem gewissen Druck gemacht, dass halt dieses Gelände immer wieder in der Öffentlichkeit war. Und das hat natürlich schon mit der Besetzung zu tun. Also, dass hier ein besetztes Haus ist, das kann man einfach nicht verschweigen. Und wenn das mit der Geschichte verbunden ist, was es ja auch war, dann ist das permanent in der Öffentlichkeit. Das haben sehr, sehr viele Leute durch die Besetzung mitbekommen. Ja, also ich denke schon, dass es einen großen Einfluss hatte, aber wie groß er ist, ist Spekulation. Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Bis zum Rand und übers Meer. Dich hält hier nichts mehr. Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein Geld. Kein Staat, keine Arbeit, kein Geld aus den Händen dieser Stadt. Musst du raus und du wirst sehen, du wirst dich verändern. All diesen Ländern. Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein Geld. Mein Zuhause ist die Welt. Mein Zuhause. Kein Gott, kein Staat, Das war ein Jeans-Team mit Das Zelt und ja, ein gutes Stück Musik, würde ich sagen. Okay, und jetzt haben wir euch noch was mitgebracht, und zwar ein Interview mit den Besetzerinnen, die genau am 16. April 2010, ein Jahr nach der Hausräumung in Erfurt, haben die ein autonomes Zentrum besetzt und haben auch Soli-Grüße nach Erfurt übermittelt. Und wenn man das Interview hört, denke ich, kommt man sich manchmal vor wie in einer anderen Welt. Aber ich denke, ihr hört es gleich selbst. Viele Bands, die bei uns im Programm laufen, spielen in Clubs, die vor vielen Jahren durch die Initiative von Hausbesetzern entstanden sind. Der Bahnhof Langendreher in Bochum ist so ein Beispiel, der Schlachthof in Bremen oder das SO36 in Berlin. In Köln gibt's jetzt eine Gruppe, sie nennt sich Piranha, und die hat am Wochenende ein leerstehendes Gebäude besetzt. Im Einwandererviertel Köln-Kalk soll ein autonomes Zentrum mit Tanzfläche entstehen. Unser rasender Reporter Miltiadis Ulius war da. Hallo Miltiadis. Hallo. Was ist zurzeit los in Köln-Kalk? Ja, also dieses große zweistöckige Gebäude, das gehörte der Motorenfirma KHD, war früher die Kantine, stand leer, und jetzt laufen dort ganz viele Leute rum mit Cappies an oder Dreadlocks, sie hämmern, schrauben, kochen. Auf dem Dach stehen immer Besetzer, hängen Transparente runter. Es gab eine Party, jeden Abend Vorträge und Diskussionen, und diese Besetzer sagen, ihnen fehlt in Köln ein autonomes Zentrum. In Köln gibt es ja das Phänomen, dass einerseits eine Eventstadt und andererseits gibt es eben Gruppen, die sich beklagen, dass für alternative Räume kein Platz da sei. Die Gruppe Piranha hat deswegen immer wieder Aktionen gemacht, Bücher in U-Bahn vorgelesen oder spontane Konzertpartys in den Eingangsbereichen von Bankfilialen veranstaltet, um darauf aufmerksam zu machen. Für kurze Zeit haben sie auch mal ein selbstverwaltetes Kulturzentrum betrieben, das hat dann die Bauaufsicht geschlossen, aber sie lassen nicht locker, hat mir Aktivist Martin gesagt. Was uns antreibt, ist, wir brauchen Räume, wo man in größerer Form zusammenkommen kann, wo man Infoveranstaltungen, Konzerte, Partys machen kann, die halt eben nicht kommerziell laufen und selbstverwaltet sind. Also das ist das eben, was uns wichtig ist. Also es geht ja auch um einen Raum, wo sich so eine gewisse Gegenkultur aufbauen kann. Ein Haus zu besetzen ist aber auch heute noch illegal. Wie aussichtsreich ist denn die ganze Aktion? Nun, die Hausbesetzer sagen ja zunächst mal, sie wollen im Endeffekt dort auch legal bleiben können. Im Moment ist das noch in der Schwebe. Also das Haus gehört einer Immobilienfirma der Stadtsparkasse Köln-Bonn. Die hat Anzeige gestellt wegen Hausfriedensbruch. Aber die Stadtsparkasse sagt, sie wollen jetzt erstmal Gewalt vermeiden. Die wollen die Besetzer überzeugen, friedlich abzuziehen. Außerdem gäbe es Sicherheitsmängel in dem Gebäude. Mit dem Gebäude selber hat die Stadtsparkasse aber nichts vor. Und auch die Immobilienpolitik der Sparkasse in Köln ist sehr umstritten. Da hat es bei spekulativen Geschäften hohe Verluste gegeben. Die Stadt Köln musste deswegen mit 350 Millionen Euro Steuergeldern der Sparkasse helfen. Der neue SPD-Oberbürgermeister Jürgen Rothers sagt im Moment, er gibt keinen Kommentar ab, solange noch die Sparkasse mit den Besetzern verhandelt. Aber im Stadtteil selber, und das ist interessant, sind es nicht nur die Grünen und die Linken, sondern auch der SPD-Bezirksbürgermeister Markus Thiele, der es gut findet, wenn die Besetzer legale Verträge bekommen würden. Man muss sagen, das, was die Gruppe Piranha angeboten hat, kann man getrost als Bereicherung für diesen Stadtteil und damit ja auch für den Stadtbezirk qualifizieren. Das ist ja auch, ich sag mal, ein bestimmtes Milieu, was hier Kalk gut zu Gesicht steht. Eine bunte Vielfalt, die hier durchaus gut zum Stadtteil dazugehören kann. Ja, und das ist eigentlich schon recht ungewöhnlich, dass ein SPD-Lokalpolitiker sich für ein autonomes Zentrum stark macht. Man muss halt wissen, Köln-Kalk ist ein Viertel in Köln, was viele erstmal mit Arbeitslosigkeit und hohem Ausländeranteil verbinden. Andererseits, in den letzten Jahren sind dort immer mehr Studenten hingezogen, es haben ein paar Szene-Kneipen aufgemacht, und dieser junge Lokalpolitiker wünscht sich wohl, dass das so weitergeht. Und wie finden die Besetzer das? Naja, die wissen natürlich, das ist ein leichter Widerspruch. Sie sind sich darüber bewusst, dass das oft passiert. Ein ehemaliges sogenanntes Schmuddelviertel wird durch die Alternativen ein bisschen in, unter anderem durch die Alternativen. Das führt dann dazu, dass die Mieten steigen. Das ist wiederum schlecht für die alteingesessenen Bewohner. Und in den letzten Jahren wurde ja in Köln-Kalk schon ein großes Einkaufszentrum gebaut, eine neue Polizeizentrale. Andererseits sagen die Besetzer, es gibt dort aber noch nicht mal ein Kino. Sie wollen also im autonomen Zentrum auch Filme zeigen, nicht nur Konzerte und Politik machen, aber all das eben ohne viel Geld zu verlangen, sagt Aktivistin Lea. Uns geht es definitiv nicht um Lifestyle, sondern uns geht es darum, die Welt, in der wir leben, zu verändern und die kapitalistische Gesellschaft verändern zu können. Dass es hier ein Gegenprogramm zum Kalk wird schick gemacht auch bieten kann. Kein kleines Anliegen. Möglicherweise gibt es demnächst in Köln-Kalk ein neues Kulturzentrum. Miltiadis Ulius war schon mal dort und er wird uns auf dem Laufenden halten. Ich danke dir. Das war ein Interview und das Interview haben wir genommen von der Internetseite unsersquad.blogsport.eu. unsersquad.blogsport.eu. Und jetzt geht's weiter mit Entertainment unkonkret versus wahllos. Ja, und jetzt kommen wir zum 17. Wir haben ja insgesamt nur ganz kleine Ausschnitte aus dem jetzt präsentiert, was so die Woche über gelaufen ist und haben uns auch ganz bewusst mal mit interessanten Sachen, die für uns interessant waren, auseinandergesetzt und nicht so mit komischen Leuten vielleicht, die ständig Stress gemacht haben die Woche über. Und einen ganz süßen, netten kleinen Aufruf, kein Aufruf, sondern Redebeitrag auf der Demo am 17. Habe ich mitbekommen und wir haben den auch zur Verfügung gestellt bekommen und haben den euch mitgebracht. Viel Spaß mit. Hallo. Die Gruppe Wieder die Natur grüßt alle Teilnehmenden auf der Demo. Wir wollen heute aber die Gelegenheit nutzen, uns besonders an die Uniformfetischistinnen unter euch zu wenden. Also die mit den Helmen und Waffen und so. Wir haben da nämlich einen kleinen Tipp. Wenn ihr das nächste Mal in ein besetztes Haus unbedingt rein wollt, wie damals vor einem Jahr, dann seid doch nicht so schüchtern, sondern klopft einfach an und fragt gerade heraus nach dem Darkroom. Ihr müsst nicht immer so hart tun. Traut euch ruhig. Als erstes solltet ihr in unserem Darkroom dann aber eure Uniformen ausziehen. Ist ja auch viel bequemer. Und wenn ihr dann noch anfangt, eure Befehle zu verweigern und euren Job kündigt, dann könnten wir ja bald zusammen mit euren geilen Hubschraubern rumfliegen und zur Abwechslung mal unverdorbenes Pack und nicht perverse Fieslinge erschrecken. Und wir könnten demnächst vielleicht ungestört gemeinsam in den Wald pissen. Nicht so wie bei der Räumung des Keglerheims, wo wir durch das Ordnungsamt gestört wurden. Damit das alles einmal wahr werden kann, werden wir also weiter Häuser besetzen. Denn wir denken, dass Menschen lernfähig sind und auch ihr eine zweite Chance bekommen sollt. Viel Glück dabei wünscht die Gruppe Wieder die Natur. Das war ein Redebeitrag der Gruppe Wieder die Natur auf der Demonstration am 17. April in Erfurt. Das war's soweit auch mit diesem Thema und wir machen hier einen kleinen Schnitt und wenden uns dem 1. Mai zu. Und wir beginnen den 1. Mai, den Tag der Arbeit, mit einem Lied von Deichkind, Arbeit nervt. Priester Boots von Pizza, Bäcker, Proktologen. Wollen lieber popeln, pöbeln, prügeln, drogen. Lehrer, Kellner, Gärtner, Banker, Broker, Richter. Sehnen sich nach Druckbetankung durch den Trichter. Seelenklempner, Viehbefruchter, Astronauten. Würden gern im Weltraum schunkeln, schrufen, saufen. Profi-Kicker, Paparazzi, Taxifahrer. Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Da mal lieber mal hin für mich. Trucker, Butler, Schlachter, Schaffner, Politessen. Voll in Kamel, feiern, flirten, fummeln, fressen. Fettabsauger, Spargelstecher, Professoren. Träumen auf von FKK in Rockstar-Posen. Kopfgeldjäger, Reiseleiter, Gleisarbeiter. Schreien, rutzeln, rülpsen, rotzen, rammen, reiern. Orthopäden, Bullgroup-Sänger, Zeitsoldaten. Verlegen, Kreuzworträtsel, Feierabend. Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr. Früh aufstehen und zu mehr, was für dich. Arbeit mehr, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Arbeit mehr, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Arbeit mehr, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr. Woo! Für mich. Das war ein Deichkind mit Arbeit nervt und wir widmen uns jetzt der Geschichte des 1. Mai und haben dazu einen Beitrag von Radio Korax übernommen. Dieser Beitrag ist auch nochmal nachzuhören auf freie-radios.net, wenn man dann nach Geschichte 1. Mai sucht. Und dieser Beitrag, also ich finde ihn wirklich sehr schön und sehr gelungen, aber er beginnt mir vollkommen unverständlich mit der Nationalhymne der DDR, die zwar nur in der Instrumentalversion gespielt wird, aber gar nicht zu dem Anfang passt, weil die erst 1949 geschrieben wurde, die Melodie. Davon also vielleicht nicht verunsichern lassen, aber es gibt viele schöne andere Soundsamples dann da drin. Also hört es euch an, das ist ein längerer Beitrag, 16 Minuten lang. Viel Spaß damit, sehr interessant, sehr spannend. Am 4. Mai 1886 explodierte während einer Kundgebung auf dem Haymarket in Chicago eine Bombe, und zwar in den Reihen der Polizei, geworfen aus einer Seitenstraße. Die Bombe tötete 6 Polizisten, 50 wurden verletzt. Daraufhin eröffnete die Polizei sofort das Feuer auf die Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach diesem ersten Dynamitattentat in der US-amerikanischen Geschichte setzte eine beispiellose Hetze gegen Gewerkschaften, Sozialisten und viele andere, aber auch gegen die anarchistische Bewegung ein, die eine starke Basis in den USA hatte. Am 5. Mai verhängte der Bürgermeister von Chicago das Kriegsrecht über die Stadt. Die Polizei durchsuchte tausende Wohnungen, verhaftete sehr viele mutmaßliche Anarchisten und deponierte Waffen in den Behausungen von willkürlich Beschuldigten. Angeklagt wurden schließlich 8 Männer, nicht etwa konkret Verdächtige, sondern Führungsfiguren der Arbeiterbewegung. 4 von ihnen wurden gehängt, einer beging Selbstmord. Für die anderen wurde die Todesstrafe nach heftigen internationalen Protesten in lebenslange Haft umgewandelt. Die Urheber der Bombe sind bis heute unbekannt. Die Kundgebung galt dem Kampf für den 8-Stunden-Tag, war aber vor allem eine Protestveranstaltung gegen einen Polizeieinsatz tags zuvor, bei dem 4 streikende Arbeiter der Firma McCormick von der Polizei erschossen worden waren. Streiks waren zu dieser Zeit keine Ausnahme, die Wirtschaft befand sich in einer schweren Rezession und die Lebensverhältnisse großer Teile der Arbeiterschaft waren katastrophal. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass die Forderung nach dem 8-Stunden-Tag, gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden wirtschaftlichen Depression, als Frontalangriff auf die Wirtschaftskraft der USA und als Aufbegehren kommunistischer Kräfte dargestellt wurde. 3 Tage vor den Geschehnissen vom Haymarket, dem 1. Mai 1886, wurden im ganzen Land mit mehr als 350.000 Menschen für den 8-Stunden-Tag gestreikt. Dem vorausgegangen war eine massive Kampagne der Gewerkschaften. Es gab 8-Stunden-Tabak, 8-Stunden-Schuhe und das 8-Stunden-Lied. Noch am 1. Mai wurde für 40.000 Arbeiter in Chicago die 40-Stunden-Woche vereinbart. Auf dem Internationalen Arbeiterkongress am 14. Juli 1889 in Paris wurde dann der 1. Mai als internationaler Feiertag der Arbeit im Gedenken an die Märtyrer des Haymarket angenommen. Der Charakter sollte der eines Fest- und Demonstrationstages sein für internationale Solidarität, für den 8-Stunden-Tag und für Arbeiterinnen- und Arbeiterrechte. Umstritten blieb allerdings der Charakter des 1. Mai als Kampftag. Sämtliche Solidaritätsdemonstrationen für die Freilassung der Angeklagten vom Haymarket in Deutschland wurden von Reichskanzler Bismarck verboten. 1889 riefen 18 Gewerkschaften dazu auf, am 1. Mai zu streiken, dem Sozialistengesetz zum Trotz und in einer vergleichsweise schwachen gesellschaftlichen Position. Deutsche Gewerkschaften waren zu jener Zeit nicht gerade berühmt für ihre Streikbereitschaft und so war es ein leichtes, jedes Fernbleiben von der Arbeit am 1. Mai durch Unternehmer- und Staatsrepression zu sanktionieren. Von Seiten der SPD und den Gewerkschaften gab es keinen Aufruf zum Generalstreik. Dennoch wurde gestreikt. Und Hamburg war Schwerpunkt der Aktivitäten. Wir wissen, dass die Metallarbeiter die Kerngruppe sind des Proletariats, die vor 10 Jahren aufrichteten die proletarische Diktatur, die in den verschiedenen internationalen kapitalistischen Ländern sich in den verschiedenen Zeit gezeigt hat, dass die Metallarbeiter die Elite waren, die mit den anderen Industriearbeitern zusammen die Grundlagen schufen für die großen revolutionären Klassenkämpfe und die Voraussetzungen für die Durchführung des Sieges der Revolution. Ende der 20er Jahre spiegelte sich die Auseinandersetzung mit dem erstarkenden Nationalsozialismus auch am 1. Mai wieder. Ein historisches Datum stellt 1929 der sogenannte Blutmai in Berlin dar. Nach der Aufhebung des Redeverbotes für Adolf Hitler war dieser am 16. November 28 mit einer Rede im Berliner Sportpalast aufgetreten. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen mit mehreren Toten. Daraufhin wurden politische Versammlungen unter freiem Himmel auch für den 1. Mai verboten. Die KPD mobilisierte dennoch, während die SPD ihre Veranstaltungen in geschlossenen Räumen abhielt und in ihrem Parteiorgan, dem Vorwärts, der KPD vorwarf, sie würde 200 Tote am 1. Mai in Kauf nehmen. Wie erwartet kam es zu schweren Auseinandersetzungen am 1. Mai 1929. Gegen die Gewalt der Polizei rief die KPD am 2. Mai zum Streik auf. An diesem beteiligten sich ca. 25.000 Menschen. In der Folge kam es zu weiteren Ausschreitungen, bei denen 33 Menschen getötet wurden. Die Polizei gab nach eigenen Angaben 11.000 Schuss Munition ab. SA-Leute, die Spalier bilden, ist er hindurchgefahren. Tausende haben ihm zugejubelt. Jetzt setzt sich die Wagenkolonne Adolf Hitlers in Bewegung. Seine SS fährt jetzt in den großen Kraftwagen voraus, um ihm den Weg zu bahnen. Die Massen drängen immer weiter nach. Es ist hier eine Begeisterung, eine Freudigkeit von Stimmung, wie nie zuvor, wie jetzt Adolf Hitler so gut durch das Spalier der Masse geht. Alle Arme recken sich ihm entgegen. Die Institutionalisierung des 1. Mai als Feiertag wurde 1933 durch die Nazis vorgenommen. Am 10. April 1933 wurde er als Feiertag der nationalen Arbeit beschlossen und sofort damit begonnen, deutschlandweit Umzüge für diesen Tag zu planen. Sie sollten eine Manifestation der Macht des NS-Faschismus darstellen und gleichzeitig die Integration der Arbeiterklasse in den NS-Staat symbolisieren. Der ADGB, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, begrüßte die Entscheidung, den 1. Mai zum Feiertag zu machen und riet seinen Mitgliedern, an den Kundgebungen der Nazis teilzunehmen. Nicht Widerstand war die Parole, sondern Anpassung. Nicht Generalstreik, sondern die Hoffnung, irgendwie weiter existieren zu können. Der Kurs von SPD und Gewerkschaften war streng legalistisch, parlamentarisch, solange dies noch möglich schien, und ein Generalstreik gegen die NS-Herrschaft wurde nur als äußerste Eventualität erwogen. Eine Einheitsfront von SPD, Gewerkschaften und KPD wurde praktisch von allen Seiten abgelehnt. In einer Mischung aus Anbiederung an die Nationalsozialisten, die Übernahme ihres Sprachgebrauches und Naivität in Bezug auf den Staat und die Ordnung, als deren Hüter sich hier immer noch verstanden wurde, stellten sich die Gewerkschaften ein Armutszeugnis aus. Zitat aus einem Dokument des Bundesausschusses des ADGB. Wurden in zahlreichen Fällen ihr Eigentum und ihre Einrichtungen Angriffen ausgesetzt und die Tätigkeit ihrer Funktionäre behindert? Die Gewerkschaften haben ein Recht auf den Schutz des Staates. Sie haben es umso mehr, als ihre politische Haltung und ihre Tätigkeit zu gewaltsamem Vorgehen gegen sie keinerlei Veranlassung bot. Sie haben daher in allen Fällen sich an die zuständigen Stellen gewandt, um zu erreichen, dass wieder geordnete Verhältnisse geschaffen und die Übergriffe unterbunden werden. Ihre Geschichte, also die der Gewerkschaften, ist die der Mobilmachung bisher unerschlossener deutscher Volkskräfte für den Aufbau einer sozialen Lebensordnung, die die geistigen und rechtlichen Grundlagen schuf für die innere Geschlossenheit der Nation. Unsere gesamte Tätigkeit bedeutete stets den freiwilligen Einsatz der Arbeiterschaft für das Ganze des Volkes. Auf den ausgerufenen 1. Mai-Kundgebungen der Nationalsozialisten wurden Internationalismus und marxistisch-jüdischer Klassenkampf verteufelt und zugleich um die Gunst der Arbeiter gebuhlt, denn auf deren Loyalität waren die Nationalsozialisten angewiesen. Aus dem internationalen Klassenkampf wurde die nationale Volksgemeinschaft und der deutsche Arbeiter ein bedeutender Teil von ihr. Schon am 2. Mai 1933 waren deutschlandweit Gewerkschaftshäuser besetzt und Funktionäre des ADGB verhaftet worden. Auf Widerstand trafen die Nazis dabei nicht, woher hätte der auch kommen sollen nach der Kapitulationspolitik. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen, die Arbeiterschaft weitgehend erfolgreich in den NS-Staat integriert. Die einzige Arbeiterorganisation, die blieb, war die Deutsche Arbeitsfront. Wir werden Deutschland so viele Jahre besetzen, wie wir es für nötig halten, um eure Mordlust und euren Glauben an die Herrenrasse endgültig niederzukämpfen. Denjenigen unter euch, die willens sind, mit ihren Nachbarn und der übrigen Welt in Frieden zu leben, wollen wir helfen, Deutschland eines Tages zu regieren. Wir hoffen, dass ihr aus den Ruinen eurer Heimat eine wirkliche Demokratie aufbauen werdet. Nach 1945 wurde der 1. Mai auch in den Statuten der Alliierten als Feiertag festgeschrieben. Im Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all. Bald siegt ihr aller Wegen, bald weicht der Fall. In der DDR später als staatlich verordnete Parade begangen, in der BRD als klassische Demonstration der Gewerkschaften, ein ritualisiertes Bratwürstchen essen. Die neuen sozialen Bewegungen schafften es noch hin und wieder ein bisschen Schwung in dieses Ritual zu bringen oder veranstalteten inzwischen teilweise ebenso ritualisiert revolutionäre 1. Mai-Demos. Deren bekannteste wird alljährlich in Berlin zelebriert. Ich schieße, ich mach keinen Spaß. Polizei, könnt ihr daher sehen. Hey, hau mich da raus, ey! Hey, halt den Kopf her, ey! Wegschieße! Hau mich raus, Jungs! Hau die Knarre rein, ja? Faschistische Parteien und Kameradschaften bleibt der 1. Mai ein zentrales Datum. Alljährlich halten sie am 1. Mai Kundgebungen ab, in denen der deutsche Arbeiter im Zentrum der Ansprache steht, umzingelt von globalisierten, quasi jüdischen Kapital. Volk, Nation und Antikapitalismus werden in Stellung gebracht, um sich positiv, geschichtsinterpretativ auf die Arbeiterbewegung zu beziehen. Ausgangspunkt der Arbeiterbewegung und des 1. Mai war also nicht das Volk oder die Nation, sondern die Klasse mit deren internationaler Solidarität. Nie wieder Faschismus als Parole ernst zu nehmen, heißt deshalb wohl auch, jeden Rekurs auf nationalistische und völkische Positionen eine eindeutige Absage zu erteilen, wo sie teilweise immer noch auch von gewerkschaftlicher Seite betrieben werden. Wir erinnern uns an den Heuschreckendiskurs oder deutsches versus internationales Kapital und so weiter. Ein Blick auf die eigene Tradition sollte ein besseres gelehrt haben. Es wird auch vielen Gewerkschaftern ein Anliegen sein, in diesem Jahr auch am 1. Mai gegen die NPD auf der Straße zu sein. Kalter Schwass auf den Knochen kippen langen, aschblond, grau-grünen, schwarz-rot-goldenen Schenkeln von Marina Sonja Goldina. Schlägt dem Unverzagten von Reuenthal, genannt Frauenlob, doch glatt ein beschreibendes Begriffspaar, das beileibe noch leibeigen bliebe und untröstlich links liegen. Arterien brechen kein Glitzewort zustande rade. Brich doch deine Sehenschwülste aus und gemarsch musiziere, du werde deine Not. Hoch im Winde schaukelnd klotzt Mitleid noch Grausamkeit mit vollem Bein und Bewusstsein. Und ich dachte, ich sei der Quiesatz Haderach. Doch dann wurden die Grenzen aufgemacht. Das war der Beitrag von Radio Korax zur Geschichte des 1. Mai. Und weiter machen wir mit aus aktuellen Anlass. In Erfurt wollen die Nazis auch dieses Jahr marschieren. Das ist ja 2007 schon mal versucht worden. Unter anderem, es gibt vielfältigen Protest. Unter anderem haben wir euch was mitgebracht von einer Seite. Und die Seite, auf der man weitere Informationen dazu finden wird, heißt maifestspiele-erfurt.us. maifestspiele-erfurt.us. Und ich denke, das wird sich gleich selbst erklären. Sie wollen es wieder mal versuchen. Die NPD und die Freien Kräfte planen einen Aufmarsch am 1. Mai durch Erfurt. Dies soll der x-te Anlauf sein, sich als einzige Opposition aller Deutschen am Tag der deutschen Arbeit zu profilieren. Nazis sind derzeit eine Randerscheinung dieser Gesellschaft. Ihre Ideologien sind es nicht. Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Arbeitswahn sind keine exklusiven Positionen von Faschisten. Die Abgrenzung zu Nazis ist von weiten Teilen der Gesellschaft nur rein äußerlicher Art. Eine politisch erstarkende Naziszene ist als Bedrohungspotenzial daher nicht zu unterschätzen. Deshalb finden wir es wichtig, sich nicht nur Nazis in den Weg zu stellen, sondern auch eigene Kritik an den bestehenden Verhältnissen auf die Straße zu tragen. Den Nazis blieb in Thüringen 2009 ihr großes Etappenziel verwehrt. Den Einzug in den Thüringer Landtag haben sie mit 4,3% der Wählerstimmen nicht erreicht. Dies ist für die NPD zwar eine herbe Enttäuschung, dennoch muss das Ergebnis als ein Achtungserfolg gewertet werden. Ihre menschenverachtenden Positionen teilen sie mit weiten Teilen der Thüringer Bevölkerung. Wir begrüßen es, wenn es mittlerweile gelingt, Teile der bürgerlichen Zivilgesellschaft gegen die Nazis zu mobilisieren. Wir erhoffen uns dadurch eine stärkere linke Positionierung dieser Zivilgesellschaft. Hierbei finden wir es wichtig, gegenüber möglichen breiten Bündnissen eigene Positionen nicht aufzugeben und es in unserer Kritik und in unserem Handeln nicht bei dem Minimalkonsens gegen Nazis und friedlichen Blockaden zu belassen. Die bürgerliche Mobilisierung zeichnet sich derzeit durch allgemein gehaltene politische Aussagen aller Hauptsache gegen Nazis und autoritäre Mobilisierungsformen aus. Dies lässt den Verdacht aufkeimen, dass bürgerliche Anti-Nazi-Mobilisierung als eine Art Volksfront gegen rechts lediglich die Nazis als nationalen Schandfleck loswerden wollen. In das Konstrukt der geläuterten Nation passen Nazis nun mal nicht rein. Oft wird angeführt, wie standortschädlich Nazis seien. Ohne die Schnittmenge der Position von NPD und Co. mit der sogenannten politischen Mitte wahrnehmen zu wollen. Mit dem Mobilisierungsmotto Hauptsache es knallt, wollen wir gezielt provozieren. Der 1. Mai ist für uns kein Tag der Sonntagsreden. Es ist ein Tag, an dem deutlich gemacht werden muss, dass es Widerspruch zu den bestehenden Verhältnissen gibt. Es ist ein Tag, an dem trotz sogenannter Extremismusdebatte der politischen Mitte, bestehend aus flachgestrickter Totalitarismusthese und beschränktem Gewaltverständnis, den Nazis die Möglichkeit genommen werden muss, sich mit reaktionären Inhalten zur Systemopposition zu generieren. Dies sollte so laut und kraftvoll wie möglich geschehen. Start Hauptbahnhof Erfurt, 11 Uhr. Alle Infos unter maifestspiele-erfurt.us. Nazis sind derzeit eine Randerscheinung dieser Gesellschaft. Ihre Ideologien sind es nicht. Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Arbeitswahn sind keine exklusiven Positionen von Faschisten. Hier werden Schlagworte verwendet. Was sagen diese Begriffe eigentlich aus? Und wie kann zu der Aussage gekommen werden, dass die Ideologien, die Nazis vertreten, auch in der Gesellschaft verankert sind? Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir euch eine Studie von Heidmeier namens Deutsche Zustände mitgebracht. Wilhelm Heidmeier ist Professor für Pädagogik an der Universität Bielefeld und leitet dort das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Die Thematiken können wir natürlich nur anschneiden, sie sind um ein vielfältiges tiefer. Außerdem haben wir die Thematiken, die im Jingle angesprochen werden, um Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Sexismus und Diskriminierung von Langzeitarbeitslosen erweitert und den Nationalismus scheißweg gelassen. Die Definitionen, die Heidmeier verwendet, sind nicht allgemeingültig, sondern sagen nur aus, unter welchen Gesichtspunkten er geforscht hat. So definiert Heidmeier Rassismus. Rassismus umfasst jede Einstellung und Verhaltensweisen, die Abwertung auf der Grundlage einer konstruierten, natürlichen, höher Verwertbarkeit der Eigengruppe vornehmen. Fremdenfeindlichkeit. Bezeichnet als bedrohlich wahrgenommene kulturelle Differenz und materielle Konkurrenz um knappe Ressourcen. Antisemitismus. Ist als feindselige Mentalität auf Menschen jüdischen Glaubens und ihrer Symbole gerichtet. Homophobie bezeichnet feindselige Einstellung gegenüber Homosexuellen aufgrund einer in Anführungszeichen normabweichenden sexuellen Verhaltens und damit verbundenen Auftretens in der Öffentlichkeit. Sexismus betont die Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Sinne einer Demonstration der Überlegenheit des Mannes und fixiert Rollenzuweisungen an die Frau. Sexismus ist ein Sonderfall, weil es sich hierbei nicht, wie bei anderen Gruppen, um die Ungleichwertigkeit einer zahlenmäßigen Minderheit, sondern einer Mehrheit der Bevölkerung handelt. Langzeitarbeitslose müssen als weitere der menschlichen Feindlichkeit ausgesetzten Gruppe berücksichtigt werden. Sie werden unter dem Gesichtspunkt mangelnder Nützlichkeit sozial abgewertet. Ja, so hat Heidmeier Schlagworte erklärt und ich möchte noch was zur Studie sagen und zur empirischen Studie, bevor ich dann die Thesen vortragen möchte und die Ergebnisse, was daraufhin rausgekommen ist. Und ich denke, dadurch wird sich das auch nochmal ein Stück weit besser erklären, um was es sich inhaltlich handelt. Die Studie kommt von 2007, die Zahlen, und es wurden 2000 Personen befragt im Alter zwischen 16 und 95. Da davon waren 56,2% Frauen und 43,9% Männer. Der Anteil aus Ostdeutschland der befragten Personen sind 30,1% und aus Westdeutschland 69,9%. Dabei waren die meisten der Personen mit deutschen Staatsbürgerschaft und 66 Personen waren da dabei, die aus dem sogenannten Ausland kommen. Und die einzelnen Punkte jetzt nochmal. Und zwar hat Heidmeier eben ist so rangegangen, dass er Thesen aufgestellt hat und da dazu die Leute befragt hat, ob sie zustimmen oder eher nicht zustimmen. Und das war in 4 Punkten gegliedert. Und ich möchte die Punkte zusammenfassen, die eher zugestimmt haben oder voll zugestimmt haben. Genau, zum Thema Rassismus hat er die These aufgestellt, Aussiedler sollten besser gestellt werden als Ausländer, da sie deutscher Abstammung sind. Da haben 18,5% haben da zugestimmt oder eher zugestimmt. Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt. Da haben 12,6% eher zugestimmt oder voll und ganz zugestimmt. Zur Fremdenfeindlichkeit hat er die These aufgestellt. Es leben zu viele Ausländer in Deutschland. Da haben 54,7% eher zugestimmt oder voll und ganz zugestimmt. Zum Thema Antisemitismus hat er die These aufgestellt, Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss. Das haben 15,6% eher zugestimmt oder zugestimmt. Und durch ihr Verhalten sind die Juden an all ihrer Verfolgung mitschuld, haben 17,3% eher zugestimmt oder voll und ganz zugestimmt. Zum Thema Homophobie hat er die These aufgestellt, es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen. Da haben 30,3% eher zugestimmt und voll zugestimmt. Und zum Thema Sexismus, Frauen sollten sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter besinnen, haben 28,5% eher zugestimmt oder voll und ganz zugestimmt. Dann hat er sich jetzt auch ganz neu eben mit der Langzeitarbeitslosigkeit auseinandergesetzt und hat da auch eine empirische hat es mit inbegriffen sozusagen und hat die These aufgestellt, ich finde es empörend, wenn sich Langzeitarbeitslose auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen. Da haben 60,8% eher zugestimmt oder voll und ganz zugestimmt. Und ich denke, die Zahlen, die sagen sehr eindeutig, dass viele Schnittpunkte, die Nazis als ihr Gedankengut haben, auch in der Gesellschaft vorhanden sind. Und ich denke, dass man sich einfach auch mehr damit auseinandersetzen sollte, wie dass man einfach nur gegen Nazis ist. Und ich denke, dadurch kann man auch so eine Aussage treffen, dass es eben in der Gesellschaft mit verankert ist. Okay, und weiter geht's jetzt mit den goldenen Zitronen flimmern. Flimmern! Flimmern! Irgendwann nach Sendeschluss flimmern! Zwischen und nach Überdosis Unanständigkeiten und flimmern! Plötzlich der Morgenappell, Empörung aktivieren! Aufstehen, Aufstand, Anstand! Dass ein paar der hauptberuflichen Hülsenpacker zu einer klaren Sprache wandeln, zeigt er einmal mehr ihre Ignoranz gegenüber dem richtigen Bildausschnitt. Der deutsche Planet waren die goldenen Zitronen mit Flimmern, auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber immer noch schön. Ja genau, und für heute sagen wir Tschüss zu euch und wünschen euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Genau, und hoffen, dann, dass wir euch ein bisschen Denkanstoß vielleicht mitgegeben haben und uns selber auch. Und da kann man sich ja dann mehr mit auseinandersetzen, weil doch alles sehr schnell abgearbeitet war. Und jetzt kommt nochmal Jeans Team zum Ende mit einer Live-Version von Das Zelt. Wir hören einer unglaublich schlechten Qualität, aber hat dafür ein gewisses Flair. Gott! Wir brauchen keinen Staat, wir haben keine Arbeit und wollen kein Geld. Wir kennen keinen Gott, wir brauchen keinen Gott.